Willkommen zu unserer Episodenbesprechung von Agents of S.H.I.E.L.D. 4722 Hours. Liebe Nuria, wie hast du es gefunden? Okay, also, zuerst ist schon mal wirklich cool, dass sie nur auf einen Charakter die ganze Episode fokussiert haben, dass wir wirklich nur bis auf den Schluss gesehen haben, was mit Gemma hier alles passiert ist. Ja, also dieser Wechsel vom Format war sehr gut gemacht. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Also diese Kleinschrittigkeit von dem, was sie machen muss, von dem, was geschieht, so diese Konzentration auf einen Charakter, einer Situation ausgesetzt und wie geht es jetzt damit um. Mhm. Das fand ich auch sehr spannend. Ja. Gerade auch im Kontrast zu den letzten paar Folgen, die ja immer sehr schnell gingen. Und ich fand es jetzt auch gerechtfertigt, dass sie uns zweimal quasi den Cliffhanger geliefert haben. Und jetzt dafür haben wir eine volle Folge, wo wir mit ihr das zusammen erleben können, was ja passiert ist. Genau, weil sie haben es jetzt wirklich genug angedeutet und wir wollen endlich wissen, was da alles passiert ist, genau. Aber da ist jetzt gerade die Frage, bist du zufrieden damit, mit dem sozusagen den Twist, wieso sie zurück muss, was ihr passiert ist? Also, dass es halt ein Typ ist. Ja. Ich fand, die Chemie hat gestimmt zwischen den beiden. Es war sehr klassisch, ja, wogegen ich aber teilweise auch nichts habe. Es ist vielleicht nicht das Spannendste. Also es wäre vielleicht, wobei die Frage ist, warum muss sie wirklich zurück? Zum einen, weil sie nicht ohne ihn gehen wollte, also weil sie holen will. Und das andere ist sie aber schon, was ich gerne wüsste, ist, ob sie schon auch rauskriegen möchte, was mit diesem Planeten los ist. Also ob das nur Erscheinungen waren, die sie jetzt einfach gesehen hat, oder ob Will recht hat und der Planet hat quasi Moods, oder ob da irgendein Marvel-Bösewicht ist, von dem ich keine Ahnung habe. Ich denke schon, dass es natürlich innovativer gewesen wäre, nicht unbedingt spannender, aber innovativer vielleicht, oder mal anders, wenn es irgendwie einen stärker inhaltlichen Grund gegeben hätte, warum sie zurück will. Allerdings habe ich jetzt auch keinen Vorschlag, was das sein könnte. Und ich denke, dass es ja häufig so ist, dass halt also die Vorstellung, dahin zurückzuwollen, ist ja wirklich sehr krass. Und dass im Endeffekt nur menschliche Beziehungen einen dazu bringen, sich wieder solchen Herausforderungen zu stellen, ist auch wieder naheliegend. Nicht nur so macht Sinn, ja. Wobei ich gerade drüber nachdenke, das heißt ja auch manchmal, Neugier ist ja auch ein sehr großes Ding, also weil manche Leute sagen ja, dass wir auch ins Weltall gehen aus Forscherdrang, also warum will die Menschheit überhaupt ins Weltall? Ich glaube, dass man diese Fragen nicht einfach beantworten kann. Ich glaube, dass so philosophische Sachen wie, ja, der Mensch ist einfach ein Forscher Natur oder Neugierde oder so. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ich glaube auch, dass auch hier finanzielle Sachen dahinter sind, Machtfragen dahinter stehen. Also vieles, das nicht unbedingt mit dem Weltall zu tun hat an und für sich, sondern auch einfach generell mit wiederum sehr banalen Dingen. Aber was ich interessant fände, wäre mal und wenn man Astronauten und Astronautinnen fragt, ist es ja auch so, auch diese Faszination, die Welt auch aus dem Weltall zu sehen. Also da geht es ja dann doch wieder um eine Beziehung zur Menschheit an sich. Und vielleicht, und eine Frage, die sich ja auch viele Leute stellen, gibt es menschliches Leben oder überhaupt Leben da draußen? Also auch wieder eigentlich ein Beziehungsaspekt. Gibt es irgendetwas oder irgendjemand, mit dem wir in Beziehung treten können? Und auch wenn die meisten Filme dann im Krieg enden in dem Bezug, ist es ja, wobei nicht die meisten, es gibt ja auch ganz viele Sachen, also Star Trek und all diese, die bauen ja Beziehungen auf zu Leuten, die anders sind als wir. Mhm. Und von daher war es vielleicht fast ein bisschen langweilig, dass sie einen anderen Menschen von der Erde getroffen haben. Genau. Ich habe gehört, ein paar Leute haben halt so gesagt, ja, bevor die Folge ausgestrahlt wurde, so, ja, Space Boyfriend, sie hat da jemanden kennengelernt, deswegen muss sie zurück. Und jetzt die Leute so, scheiße, das ist tatsächlich so gewesen. Ja. Und ich habe mir dann auch gedacht, wäre es eine Alien-Person gewesen, ja, wäre es noch ein bisschen interessanter gewesen, ja, natürlich. Aber klar, von den Umständen her, die Serie und den Comics und so, wäre das vielleicht dann zu schwierig gewesen, aber rein theoretisch, dass es jetzt einfach so ein normaler Typ ist, also normal, okay, er ist doch Astronaut und so weiter, aber es, ja, war dann halt, es ist so ein bisschen Romantic Novel-mäßig. Ja, genau, also das ist schon sehr klassisch, wie du gesagt hast. Also ich fand es quasi nicht schlimm, dass, oh, wow, aus diesem Szenario war ich eigentlich froh, dass sie sich gut verstehen. Ja, ja, ja. Wobei es dann natürlich auch wieder Leute gibt, die sagen, in solchen Extremsituationen passiert sowas einfach, oder kommst du klar? Und ich denke, menschliche und auch sexuelle Nähe, ich fand es jetzt so von auch einem pragmatischen Sichtpunkt aus gar nicht so schlecht, dass sie das dann auch gemacht haben, weil du einfach irgendwie, also du brauchst, also viele Leute, es gibt auch Leute, die brauchen es nicht, aber die meisten Leute brauchen auch körperliche Nähe, brauchen auch Sex, also dass irgendwie das dann trotzdem reinkam, fand ich jetzt nicht schlimm an für sich. Mhm. Man kann quasi, wenn ich was, dann eher das Setting von vornherein kritisieren. Ja, ja. So. Und, aber es kann schon auch sein, was du sagst, dass quasi, wenn sie eine Alien-Rasse, sorry, wenn sie nicht Menschen angetroffen hätte, mit denen sie aber trotzdem in Kontakt treten kann, es hätte wahrscheinlich das, den Rahmen der Serienhandlung gesprengt. Ja, genau. Ja, das habe ich mir vorhin auch gedacht. Das wäre zu kompliziert, ja, geworden. Also das auch noch mit reinzubringen, neben den Inhumans noch, ja, wo wir ja schon dieses Thema haben, oder ja. Es wäre fast schon... Es hätte quasi ein Spin-Off geben dürfen. Ja. Wo sie quasi, also eine Spin-Off-Serie, die ich vielleicht sogar geschaut hätte, die quasi Gemma Simmons hochdotierte, was ist sie genau? Biologie ist, glaube ich. Ja. Hochdotierte Naturwissenschaftlerin landet auf einem fremden Planeten, tritt mit fremdem Lebewesen in, ja, Kontakt, ja, was passiert. Und genau, jede Folge genauso langsam wie die wir, ja, haben. Ja, das würde eigentlich, könnte man eigentlich, wäre machen. Wäre super spannend, ja, ja. Aber der Planet war eben recht langweilig, weil sie einfach das Budget nicht haben. Also es wirklich hat irgendwo in Kalifornien in der Wüste, ja, und Blaufilter und fertig. Und dann so Bambusstäbe, oh, in den Sand gesteckt. Ich so, ja, ich weiß, ihr habt halt das Geld nicht. Aber das, wenn du so denkst, so Alienwelt, war es jetzt halt schon sozusagen, ja, die langweiligste Version davon. Und genau, aber quasi für das, also für, eben, vielleicht kann man es dann auch so sagen, dann war es jetzt schon einfacher, dass er quasi ein Mensch war. Ja, und, klar. Weil, wenn wir schon von Space Boyfriend reden, was ich wiederum interessant fand, war, dass das passiert ist, was wir uns vielleicht erhofft haben, nämlich, dass in ihrer Beziehung zu Fitz, mhm, es wieder einen, eben genau nicht das eine oder das andere passiert ist. Es ist nicht passiert, nee, wir sind nur beste Freunde oder ja, jetzt sind wir zusammen, weil, sondern es ist wieder etwas geschehen, das für ihre Beziehung wichtig ist, aber dass diese Frage wie noch weiter rauszögert. Und was ich meine, ich persönlich toll fände, wäre, wenn diese Serie auch begreift, dass das, was Fitz und Gemma haben, eine enorm intime Beziehung, mhm, ist. Mhm. Und enorm eng, also das begreift die Serie schon, aber die nicht zwingend in einer, wie sie von vielen Leuten verstanden wird, romantischen Zweierbeziehung, wird ja immer gesagt, also die nicht zwingend in so etwas enden muss, in einer heteronormativen Beziehung, mhm, enden muss, sondern dass das zwischen ihnen auch alleine so schon einen ganz großen Wert hat. Und mir hat diese Schlussszene dann in diesem, aus dieser Sicht dann wieder sehr gut gefallen, wie seine Antwort auf das, was sie ihm erzählt, direkt wieder eine Handlung ist. Also quasi er und sie machen was zusammen. Die Wissenschaft, die sie verbindet, das, was sie auch immer verbindet, dass sie miteinander wissen, wenn wir zusammenarbeiten, dann können wir so vieles erreichen. Ja, das schaffen sie. Und, ja, und das fand ich ein ganz schönes, ja, Moment. Ja. Und ich habe eigentlich auch die Hoffnung, dass quasi sie zusammen begreifen, dass es ziemlich egal ist, was sonst noch ist, dass ihre Beziehung einfach so viel wert ist, dass die auch nicht noch durch anderes bestätigt werden muss. Mhm. Das wäre meine, mhm, Hoffnung, aber ja, ich will Fitz nicht unterstellen, wenn er furchtbar verliebt ist in sie und auch halt von seiner Sexualität her auch gerne in eine sexuelle Beziehung mit eintreten möchte, möchte ich ihm das nicht absprechen, aber es wäre irgendwie cool, wenn, wenn diese tolle Beziehung einfach für das stehen darf, was sie ist. Ja, ja. Nein. Das wäre halt der Idealfall, ja. Also am Schluss haben sie uns ja wie noch zuerst, also wo er einfach weglief und so, das war natürlich nur extra, um uns zu verunsichern. Ja. Aber in Wirklichkeit, ja, ist das natürlich bescheuert, wenn du einfach weglaufst, wenn, wenn dir eine Person so eine Geschichte erzählt. Und das, ich glaube auch, dass das so ein bisschen Seriending war. Also, ja, ja, so ein Seriending. Wenn ich nicht für die Serie gewesen hätte, er sie vielleicht bei der Hand genommen oder gesagt, ja, komm mit. Ja. So. Ja, und nicht viel mehr vielleicht gesagt, aber komm mit und los. Ja, aber nicht so in die falsche Fährte. Ja, aber so komplett nicht sagen. Aber es ist, da sieht man halt immer, wie es konstruiert ist. Oder es ist natürlich wieder extra, weil er quasi schon enttäuscht ist. Ja, dass das und doch es da ist. Ja. Und dass dann das doch. Aber das wäre so cool, wenn das nicht wäre. Ja, ja, aber eben die Realität ist eben, dass es Leute gibt, die an jemanden, sei es romantisch und oder sexuell interessiert sind und dass die andere Person das nicht zurückgeben kann. Das ist einfach. Das gibt es auch. Eben, aber das gibt es viel häufiger in Serien. Ja. Also es sagt quasi, das andere wäre mal. Das wäre mal interessanter. Genau. Wir haben so wenige, auch so enge Frauen und Männer. Ja, ja, genau. Das sage ich auch, ja. Oder? So. May und Phil haben auch recht eng, aber Fitz und Gemma sind nochmal viel öfters als Freunde dargestellt worden. Dass das ihm auch erlaubt. Oder dass Fitz eben sozusagen schlau genug ist, deswegen da nicht ein Drama zu machen, sondern damit umgehen kann. Und dass man dann eben Gemma nicht vorwerfen darf, dass er hat so viel für dich getan und dann gibst du. Aber das gibt es dann halt immer Leute, die dann mit dieser Logik das weggeben. Und ich hoffe mal, dass auch wenn jetzt sie und Will, also weil für mich, ich spreche noch von keiner Liebesbeziehung zwischen den beiden, weil also das, was sich für mich geändert hat, ist, dass sie sich angefangen haben zu schätzen und sie haben dann auch. Sie haben auch Humor miteinander geteilt, das fand ich ganz wichtig. Da dachte ich auch, wie toll, dass sie. Also, das ist so schön, wenn man jemanden hat, mit dem man quasi auch auf einer Humorebene funktioniert. Aber ich spreche jetzt noch nicht von einem. Von, also, ich glaube, wenn er schon mit zurückkommt, dann müssen die erstmal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ja, weil es andere Situationen sind. Einfach Situationen. Und, aber und ich hoffe, dass auch wenn das nicht passiert wäre, wird sie trotzdem diesen Menschen, der da feststeckt, zurückkommen. Ja, wollen. Genau. Du kannst ja das sozusagen nur, dass man sich da nur die Mühe gibt, wenn man mit dieser Person in einer romantischen Beziehung ist. Es hätte ja zum Beispiel eine Frau sein können und dann sind sie nicht, weil beide halt heterosexuell sind oder so. Dann hätte man ja trotzdem, die Person ist immer noch da, die hat mir so geholfen oder ist meine beste Freundin, bester Freund, war auch immer. Es muss ja nicht immer, sie sind natürlich zusammen, dann ist ja klar, dass man sie retten muss, sondern es ist einfach ein anderer Mensch auf einem Planeten. Ja, und ohne ihn wäre sie auch nie so weit gekommen. Genau, sie wollten ja zusammen zurück. Ja, eben. Und dann muss es ja eigentlich, braucht es ja nicht diese sexuelle oder romantische Komponente, sondern einfach normale. Einfach der Fakt, dass da ein Mensch ist, der dir geholfen hat, der nett zu dir war, der es verdient hat, wieder nach Hause zu kommen. Ja. Aber das ist dann halt so typisch, ja, natürlich hat sie dann. Aber das ist eben wegen der Isolation, dass man dann diese Nähe aufbaut und ob das dann eben außerhalb von dieser Situation dann auch so wäre, ist dann eine andere Frage. Ja. Aber die Chemie zwischen den Figuren habe ich auch gemerkt. Also ich habe dann erst so, schön. Ja. Und Lincoln. Und Daisy, dort zum. Der Unterschied ist unglaublich! Beim Lincoln, Daisy ist mir egal und bei denen nach einer Folge. Ich schaue, das ist gut. Du hast so recht, der Vergleich ist mir überhaupt noch nicht aufgegangen. Es ist echt krass, dass wir das bei bestimmten Schauspielern und Figuren funktioniert und bei anderen. Nee, das hat sofort. Ja. Mega krass. Nee, echt. Also ich war, was ich geküsst habe, ich so, ist gut. Also nee, es hat einfach, mir haben die beiden zusammen gefallen, auch schon am Anfang quasi. Mir hat das auch gefallen, da wo er nimmt sie ja gefangen. Ja. Und irgendwann haut sie, oder, na, also erstmal, also irgendwann sagt er doch, definitely real. Ja, ja, aber und wo macht er das? Wo sie ihn angreift oder wo sie... Sie sei keine Gefahr für ihn und dann später schlägt sie mir mit dem Schüssel auf den Kopf. Dann haut sie mit der Schüssel auf den Kopf und dann definitely real. Und ja, da hat er mich quasi schon für sich gewonnen. Ja, weil einfach okay. Quasi, das zeigt schon diesen so ein bisschen dry humor, also ja, diesen trockenen Humor. Das hat mir gefallen. Das, und ich glaube auch, das hat mir diese Humorkomponente, diese Folge fand ich sowieso wichtig, weil sie landet ja da und das eine, was mir gefallen hat, ist, dass sie mit Ärger reagiert hat. Irgendwann steht sie da und sagt so, what did you do with the sun? Und dann ärgert sie sich so, und das fand ich gut als Reaktion, weil das zeigt schon mal, sie lässt sich nicht so einfach unterkriegen. Ich fand es spannend, das über sie zu erfahren, ja, über Simmons als Figur. Und ich fand auch, dass sie quasi in ihren Selbstgesprächen oder mit Fitz, dass sie den Humor nicht verloren hat. Also sie hat ja teilweise auch witzige Bemerkungen gemacht und so. Und das war ja bei Will quasi auch der Fall. Und ich habe halt manchmal das Gefühl, ich war noch nie in so einer extremen Situation, aber dass auch wenn es Freundinnen von mir schon richtig schlecht ging oder mir selber auch, und manchmal wurde dann aber klar, den Humor haben wir noch nicht verloren und dann ist irgendwie, dann ist noch gut. Also, dass einem das so viel geben kann oder helfen kann, über ganz schlimme Dinge wegzukommen. Ja. Und es heißt ja auch häufig, dass quasi in gerade es sogenannte Komödien teilweise die traurigsten Dinge der Welt verhandeln und am besten auch rüberbringen können. Also wie nahe Schlimmes oder schlimme Erfahrungen fordernde Erfahrungen mit dann wieder einem Blick auf die Welt, die es etwas leichter machen, verbunden sind. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Jetzt ein Punkt, der mir dann, wo man doch ein bisschen kritischer eingehen muss. Also es ist einfach komisch, dass in den vorigen Folgen wird sie halt sehr dramatisiert dargestellt. Ja. Und da wächst sie auf und hat so diesen, so eine selbstgemachte Waffe mit so einem Armband. Und es wirkt halt so, als wäre sie wirklich durch die Hölle gegangen. Ja, ja. Und dann kommt die Folge und wir sehen sie, dass sie doch lange Zeit sozusagen mit jemandem zusammen in einem geschützten Rahmen. Ja. Und sie waren ja dann auch, eben haben gelächelt, sind da wegen dem Sonnenaufgang, haben sich bereit gemacht. Und dann ist es einfach mega merkwürdig, wenn man nochmal zurückschaut und sie wird so dargestellt, als wäre sie immer jedes kleinste Detail triggert sie sozusagen. Ja. Also sie haben ja noch geregelt, dass ihre Sensibilität wegen dem Wechsel von Planet und so weiter, das ist okay, aber es ist wie, als hätten die Schreiber sozusagen einfach gesagt, okay, sie kommt jetzt zurück und irgendwas hat sie traumatisiert. Und dann, als es dann dazu kam, tatsächlich zu schreiben, dass passiert ist, sind sie dann sie hat da jemanden kennengelernt und eigentlich ging es ja dann besser. Also klar hatten sie ja diese komische Erscheinungen oder dieser Sturm und so weiter, aber im Nachhinein denkst du ja, okay, also ich verstehe. Man kann davon ausgehen, dass sie in Ruhe schlafen konnte. Ja. Also zumindest wurde uns das jetzt in der Folge so gezeigt. Genau. Ja, das auf jeden Fall. Ja, kann ich einfach nur zustimmen. Die Szene, die wir dort in der ersten Folge gesehen haben, wo sie ja wegrennt und sich das Blut abdeckt, dort wirkt es auch so, als wäre sie da wirklich ununterbrochen so unterwegs gewesen. Aber dann haben wir gesehen, dass das nur vereinzelt so vorkam. Zuerst hat sie es ja nicht mal geglaubt, dass da ihr so ein was auch immer herum. Ja, it. Ja, genau. It. Ja, sie war ja zuerst sehr sachlich und hat sozusagen Monster in dem Sinn, die einen psychologisch verfolgen oder sozusagen dann noch nicht viel zu tun gehabt. Also ich habe mir einfach dann gedacht, okay, höchstwahrscheinlich haben die das einfach nicht so durchgeplant und dann natürlich dann auch den Schauspielern und so weiter, dann auch die sind nicht immer informiert mit, was dann in den nächsten Folgen passiert. Ja. Und dann ist einfach der Unterschied ist einfach dann komisch, wenn man zurückschaut. Und ein paar Leute finden es jetzt halt sehr schade, habe ich gelesen, dass jetzt so eine Möglichkeit da dieser Figur so eine Story zu geben, die halt dann wirklich sehr auf sie zentriert ist, dass diese Möglichkeit halt aus dem Fenster geworfen wurde und dann wirklich wieder, oh ja, eben, sie hat eben einen Typ kennengelernt, den sie sozusagen schön findet, sexy findet, was auch immer. Das ist dann halt wie, statt dass es nur um Gemma geht, wieder ein Mann in den Topf geworfen wurde und dann eben so sehr traditionell, klassisch, nicht so überraschend. Also fand ich noch wirklich, ja, das stimmt, besonders einfach, wenn man die Folge nochmals schaut, ist dann wirklich so, also so schlimm war es ja dann doch nicht. Nee, nein, ich kann da eigentlich gar nichts hinzufügen, ich kann da nur zustimmen. Das andere, was vielleicht ein bisschen dazu passt, ist, ich musste, als Bill da auftaucht, an Mad Max denken. Ach, und Max hat ja keine Stimme mehr fast. Ja, genau. Aber ja, das Will hat überhaupt kein Problem, mit anderen Leuten zu reden. Und das dachte ich dann auch so. Ich glaube, da darf man... Ja, aber da gibt es tausend Sachen, auch wegen Planeten und dass die mit der Sonne und bla bla bla, dass sie trotzdem Pflanzen dort hatten, wo sie irgendwie... tausend Sachen könnte man da sagen. Das stimmt, glaube ich, nicht so. Also, dass der nach 14 Jahren noch so aussieht und... Ich meine, er ist doch noch immer noch recht kräftig. Muskeln. Ja. Ja, egal. Eben, genau, also darf man und nicht mir ist halt einfach, mir ist das quasi das mit der Stimme aufgefallen, weil. Ja, die hat er wohl so. Also ich muss wirklich denken, bei Mad Max ist das doch so ein Punkt, dass er so dieses. Was ist. Wo er eigentlich nur grunzen kann. Ja. So ein Detail, das dann. Und was ich halt auch so gut nachvollziehen kann, weil ich brauche dazu keine 14 Jahre auf einem Planeten. Wenn ein Halsweh sich anbandert oder wenn man lange nicht geredet hat am Tag und dann will plötzlich jemand wieder etwas von einem und dann muss man wieder reden, ist das manchmal auch so, ich will jetzt eigentlich nicht. Ja, und genau. Ich habe noch keine Stimme. Oder morgens, wenn du ja auch noch keine Stimme hast eigentlich. Naja, gut, aber ja, wahrscheinlich kann man das sehr viel. Also der wird nach 14 Jahren... der würde nicht so aussehen und nicht so. Der wäre auch, glaube ich, psychisch noch viel stärker davon betroffen. Ich habe eine Sache nochmal, die ich hier gerade sehe, die nochmals zurückgeht zur Beziehung von Fitz und Gemma. Weil er sagt doch dann irgendwann, also sie erzählt ihm von Fitz und er sagt, ja, es ist dein Lieblingswort. Und er sagt ja dann, also Will sagt irgendwann, he's more than a friend. Und da ist mir aufgefallen, dass sie das nicht bestätigt. Ja. Sondern sie antwortet dann einfach, we are inseparable, oder we were. Und das fand ich einfach noch einen interessanten Punkt, dass sie quasi lieber diese Beziehung beschreibt und nicht quasi bereit ist, dem ein Label zu geben. Das ist mir einfach aufgefallen. Und wie gesagt, mein Herz hinge daran, dass die beiden quasi aus ihrer Beziehung das machen dürfen, was es ist und dass es so intim ist und so eng und aber sich nicht, also vielleicht für sich herausfinden können, dass das deswegen aber nicht unbedingt alles machen müssen, was so konventionell gefordert wird. Weil ich finde, es ist aber teilweise auch schwierig, dass Leute auch dann wieder schräg auf einen Mann und eine Frau oder auch Frau, also auch gleichgeschlechtliche Leute gucken, die sich so eng sind und dann sagen, ja, aber ihr seid doch. Ja. Und das sind die Leute, die immer davon ausgehen, von diesen klassischen Strukturen, die man halt schon kennt. Und dass man auch andere Liebe zulässt irgendwie. Ohne, dass ich Fitz jetzt eben irgendwas... Oder auch Gemma, ich weiß ja nicht, wie die beiden fühlen, aber wenn es so wäre, dann würde ich ihnen das wünschen, dass sie das quasi für sich bestimmen dürfen, wie diese Beziehung aussieht. Ja. Ohne gesellschaftlichen Druck, aber das können wir ja gleich vergessen. Ja. Na gut. Dann, das spielt nochmal ein bisschen in den Humorteil rein. Was mir gefallen hat, war dieses, sie haben doch dann ausgemacht, dass Gemma ist the voice of hope und er ist the voice of doom. Also ihre Zusammenarbeit funktioniert so. Also wir sich entschieden haben, wir arbeiten zusammen, she's the voice of hope und er the voice of doom. Und dann sagt sie, look, it's already working. No, it's not. Ja. Und das hat mir, das fand ich witzig. Und das hat mir, also ich fand einerseits einfach lustig vom Dialog her, quasi wie sie das direkt in diese Reaktion auf diese Abmachung direkt ihre erste Sache und seine erste Sache auch schon passt ins System. Und was mir darin gefallen hat, dass sie quasi wie ihre Zusammenarbeit beschlossen haben, also nicht einfach mal versuchen, irgendwie hinzukommen, sondern und dann auch noch wie das Emotionale besprochen haben. Also quasi nicht einfach, dass sich die Dynamik so ergeben hat, dass sie eher die Hoffnungsvolle ist und er eher der Es-wird-nicht-funktionieren-Typ, sondern dass sie das besprochen haben. Das fand ich ganz spannend, dass sie diesen emotionalen Ebene mit einbezogen haben, was ich glaube es einfacher macht, weil ausgemacht ist, ich habe die Rolle der Hoffnung und du hast die Rolle die andere, weil so muss ich mir nicht komisch vorkommen, wenn ich aber hoffnungsvoller mich einsetze und du musst dir nicht komisch vorkommen, wenn du ein bisschen negativer eingestellt bist und dass man über solche Dinge offen sprechen kann, das fand ich gut. Jedenfalls sind die Gemma und auch der Fitz wohl, die gehen das dann auch im Das waren jetzt Will und Fit, Will und Gemma. Ja, ich weiß, aber auch Fitz, weil von dieser Charakter her, ja, dass die dann, nur mal auf Gemma bezogen, dass sie das dann eben so klar definiert, dass das wie zu ihrem Typus von der Naturwissenschaftlerin passt, meine ich. Ich habe da Fitz wieder mit reingenommen, weil er hat eben die anderen sind da die so wenig wie möglich erklären, Typen mehr Action einschlagen und sie sind die eben halt akademisch vorgehen. Dinge durchdenken. Ja. Ja, okay, jetzt verstehe definieren ich, definieren und so. Ja. Und deshalb habe ich Fitz auch erwähnt. Ja, klar. Oder wo es nicht einfach immer nur offen im Raum bleibt, sondern sie sagen dann auch mal Dinge durchsprechen. Ja, wo vielleicht offensichtlich sind, aber wie. Also weiß nicht, ich habe jetzt kein Beispiel, aber ich kann mir das nicht. Und ich meine, eigentlich können wir auch sagen, dass Gemma durch ihre Zusammenarbeit mit Fitz ja auch sehr viel über Zusammenarbeit weiß. Also weil sie wirklich sehr eng miteinander funktioniert. Ist dann wieder die Frage, ob wenn man so eng zusammenarbeitet, ob es einem dann wie wieder nicht bewusst ist, weil es so selbstverständlich ist, aber quasi, eigentlich haben sie ja sehr viel Erfahrung darin, mit jemandem sich auszutauschen. Mhm. Genau. Ich denke, wenn gerade so die typischen Shield-Agenten, ich meine, die agieren auch im Team, aber das sind eh nur so die. Aber Coulson hat jetzt 3 Seasons gebraucht, damit es mal ein bisschen kollegialer wird. It's classified und da müsst ihr nicht wissen, ihr müsst einfach machen. Also ich meine, für alle, also auch für May war es ja ein Lernprozess, auch mehr mit anderen zu reden. Kontrast, genau. Und da denke ich, das sind eben Fitzsimmons sozusagen, sind die kommunikativeren Typen. Weil jetzt irgendwie May in dieser Situation, dann hätten sie diesen Punkt nicht besprochen. Also wer dann eben die Rollen übernimmt. Ja, also weil zum Beispiel May und Hunter. Das ist ja total in die Hose gegangen. May ist ja dann hinterm Rücken von Hunter ja wieder zurück zu Coulson und genau, die haben sich überhaupt nicht abgesprochen. Mhm. Ja. Das ist so ein anderes Beispiel. Ja, das war unsere recht zügige Diskussion von dieser Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss.